Deutschlandfunk. Hey, dies ist die erste von drei Sonderfolgen für unseren Podcast Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. In diesen Zusatzepisoden beschäftigen wir uns ausführlich mit den drei unterschiedlichen politischen Systemen, während der Viktor Klemperer seine Tagebücher führte. Mit der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der jungen DDR. Das hier ist die erste Sonderfolge. Das heißt, wir fangen hier ganz vorne an, mit der Gründung der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die 1920er Jahre feiern seit einiger Zeit ein richtiges Revival. Klar, sie liegen ja nun auch genau 100 Jahre zurück und so liegt es nahe, sich ein bisschen an die alten Zeiten zu erinnern. Motto-Partys und Musikveranstaltungen gehen auf Spurensuche der goldenen 20er, in der die Tanzkultur erstmals richtig massentauglich und populär wurde. Serienhits wie Babylon Berlin bringen die Weimarer Republik auf die Bildschirme und vermitteln ein Gefühl für diese Gesellschaft, mit all ihren Höhen und Tiefen. Zuletzt fühlen sich aber viele Menschen vor allem politisch an die 1920er Jahre erinnert. Die Verrohung, also das immer rauer Werden der Sprache, wie man insbesondere in den sozialen Netzwerken erlebt. Die zunehmende Gewalt, die sich gegen PolitikerInnen und AktivistInnen richtet. Das Erstarken von rechten und teils extremistischen Ideologien und Parteien. Der spürbare Antisemitismus und Rassismus, den immer mehr Menschen offen äußern. Und all das wird begleitet und weiter angefeuert von Wirtschaftskrisen, Inflation und Zukunftsängsten. Sind wir wirklich in einer Art Time Loop gefangen? Sind die 20er Jahre heute den 20er Jahren damals so ähnlich, wie es sich manchmal anfühlt? Und wieso hat die Weimarer Republik nur 15 Jahre überlebt? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich mir einen Experten an die Seite geholt, der die Antworten parat hat. Professor Wolfram Püther. Herzlich willkommen, Herr Püther. Guten Morgen. Herr Püther, am Anfang der Weimarer Republik standen Straßenkämpfe und die sogenannte Novemberrevolution. An der waren ja ganz unterschiedliche Gruppen beteiligt. Worum ging es Ihnen denn damals und wer kämpfte überhaupt gegen wen? Ja, die Novemberrevolution ist ein Akt der revolutionären Selbstermächtigung, die das Ende der Monarchie bedeutete. Jetzt ist es nicht so, dass das Ende der Monarchie gewaltsam auf der Straße erkämpft wurde, weil die Monarchie im November 1918 keine Verteidiger mehr hatte. Die Macht ist den Revolutionären gewissermaßen kampflos in die Hände gefallen. Und wer waren die revolutionären Subjekte, die im November 1918 aufbegehrten? Das waren vor allem Soldaten. Das waren Soldaten, nicht zuletzt der Marine, Marinesoldaten, die durch das Land gezogen sind und den revolutionären Funken auch ins Binnenland exportiert haben. Das waren die Garnisonen in der Heimat. Das heißt, das Kaiserreich hat die Kontrolle über die innere Sicherheit verloren. Die Macht lag gewissermaßen auf der Straße und auf diese Art und Weise gab es eine fast unblutige Revolution. Das Deutsche Kaiserreich ist also ohne großes Beben zu Ende gegangen. Ist ja super interessant, dass das Kaiserreich die Macht und Kontrolle über seine eigenen Truppen verloren hat. Woran lag das denn? Also warum waren die Soldaten so frustriert? Es lag daran, dass schon im Oktober 1918 das Deutsche Reich unter kaiserlicher Führung praktisch die bedingungslose Kapitulation angeboten hat. Das heißt, das Eingeständnis war, der Krieg ist verloren. Und dann stellte sich die Anschlussfrage, warum man überhaupt noch weiterkämpfen soll. Es gab eine Friedenssehnsucht, die alles überwölbt hat. Man hat der kaiserlichen Regierung nicht zugetraut, einen raschen Frieden zu schließen. Und schließlich ist die Person des Kaisers als wichtigstes Hindernis für einen raschen Frieden identifiziert worden, weil die USA, die als Vermittler auftraten, auf einem Regimewechsel bestanden haben und auch die Person des Kaisers in das Fokus der Kritik geriet. Das hat sich verstärkt, Der Kaiser war nicht imstande abzudanken und auf diese Art und Weise möglicherweise die Monarchie zu retten. Und dann hat man im Akt der Selbstermächtigung die Sache selbst in die Hand genommen und das Kaiserreich ist erodiert. Es gab keine große Gruppe, die sich für den Kaiser eingesetzt hat und bereit gewesen wäre, gewissermaßen auf der Straße für den Monarchen einzutreten. Und mit dem Ende der Monarchie war sozusagen Tor und Tür geöffnet für die erste deutsche Demokratie. Die begann mit einem Ausruf, beziehungsweise eigentlich sogar mit zweien. Was hatte es denn damit auf sich und welche Bedeutung hatten diese Ausrufe für die Entstehung der Weimarer Republik? Zunächst einmal kam die Revolution überraschend. Und die Beteiligten waren dann vor die Herausforderung gestellt, wie geht es weiter? Es war klar, dass die Monarchie zu Ende geht. Aber wie geht es weiter? Wie sieht die neue politische Ordnung aus? Das ist völlig unklar. Und da gibt es zwei gegenläufige, konkurrierende Modelle. Das eine Modell ist von Karl Liebknecht proklamiert worden an diesem 9. November 1918. Dieser linkssozialistische Revolutionär will eine sozialistische Republik errichten. Das andere Modell ist das Modell, den bereits entwickelten Parlamentarismus, den es im Deutschen Kaiserreich ja gegeben hat, voranzutreiben, den Gedanken der Volkssouveränität zur Reife zu bringen und eine parlamentarische Republik und damit eine parlamentarische Demokratie zu installieren. Deswegen findet die Ausrufung dieses Politikmodells im Reichstag statt. Der Reichstag ist der Zentralort des Parlamentarismus und der Führer der stärksten Reichstagsfraktion, der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, ruft an diesem 9. November 1918 das Ende der Monarchie aus und implizit damit auch den Beginn einer parlamentarischen Republik. Das sind die beiden konkurrierenden Modelle, die am 9. November 1918 auch nach außen artikuliert werden. Zur Klärung der Frage, wer am Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkriegs schuld war, wurden mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse eingesetzt. 1919 wurde Paul von Hindenburg vorgeladen. Damals war er Leiter der obersten Heeresleitung und ab 1925 Reichspräsident der Weimarer Republik. Vor dem Ausschuss gab er Folgendes zu Protokoll. Ein englischer Offizier habe ihm gesagt, die deutsche Armee sei von hinten erdolcht worden. Damit setzte er die sogenannte Dolchstoßlegende in die Welt, die noch Jahre später von politischer Bedeutung war. Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, dass es um die Deutungshoheit geht. Es geht jetzt nicht um die Deutungshoheit, warum das Kaiserreich kollabiert ist. Denn dem Kaiserreich, dem weinen auch rechtsnationalistische Kräfte und später auch die Nationalsozialisten keine Tränen nach. Die Nationalsozialisten sind keine monarchistische Bewegung, die sich für den Kaiser nachträglich verkämpfen würde. Aber es geht darum, warum der Krieg verloren wurde. Und die Dolchstoßlegende ist eine sehr deutungsoffene Form, die Deutungshoheit über die Kriegsniederlage zu gewinnen. Da gibt es ganz verschiedene sozusagen Schuldige, die man haftbar macht für die Kriegsniederlage. Das ist nicht eine Gruppe, sondern man kann sie gewissermaßen austauschen. Was diese Gruppen, die man als Schuldige deklariert, gemeinsam haben, ist, dass sie international verflochtene Kräfte sind. Das können die Sozialisten sein, das können die Kommunisten sein. Das kann aber auch der politische Katholizismus sein, der gerade von rechtsradikaler Seite attackiert wird. Der erste wichtigste politische Mord, der begangen wird, wird an den parlamentarischen Führer der Deutschen Zentrumspartei verübt, weil man ihm, Matthias Erzberger, nachsagt, dass er gewissermaßen ein verlängerter Arm der römischen katholischen Kirche gewesen sei. Und es können natürlich dann auch die deutschen jüdischen Glaubens sein, dem man nachsagt, dass sie Teil einer international agierenden Volksgruppe seien. Die Dolchstoßlegende ist also sehr deutungsoffen und was sie gefährlich und explosiv macht, ist der Umstand, dass sie darüber hinwegtäuscht, dass das Kaiserreich und vor allem die militärischen Verantwortlichen des Kaiserreiches, also nicht so als Hindenburg und Ludendorff, die Hauptverantwortung für die militärische Niederlage tragen. Das Interessante ist ja, man hat mit dieser Legende versucht, die Verantwortung für die Kriegsniederlage abzuweisen. Und gleichzeitig setzen die Siegermächte des Krieges den Versailler Vertrag auf. Und darin wurden ja als Friedensbedingungen festgelegt, dass Deutschland die alleinige Kriegsschuld auf sich nimmt und Reparationszahlungen in Milliardenhöhe zu leisten hat. In der deutschen Bevölkerung wurde dieser Versailler Vertrag als Schandfrieden und als Versailler Diktat bezeichnet. Welche Bedeutung und welche Auswirkungen hatte denn der Vertrag? Ja, dieser Vertrag hat gewaltige Auswirkungen, weil er das Narrativ der politischen Rechten verstärkt hat. Wenn man einen Verständigungsfrieden erhalten hätte, den man nicht erhalten hat, dann wäre die Debatte darüber, warum der Krieg verloren gegangen wäre, nicht so gravierend gewesen. Aber dieser Vertrag war ein Vertrag, der nicht ausgehandelt wurde. Das Deutsche Reich ist nicht beteiligt gewesen an den Verhandlungen. Die gesamte Pariser Friedenskonferenz, das war kein Verhandlungsergebnis mit besiegten Staaten, sondern besiegten Staaten wurde auferlegt, ein Vertrag, den sie zu unterschreiben hatten oder nicht. Das ist relativ einmalig in der europäischen Geschichte. Bis dahin war es üblich, auch nach einem verlorenen Krieg, dass auch die besiegten Staaten an den Verhandlungstisch gebeten wurden. Also insofern war das ein Bruch mit einer bewährten diplomatischen Verhandlungskultur. Es wurde eben nicht verhandelt und in gewisser Weise ist in der Tat diktiert worden. Also insofern ist der Versailler Vertrag tatsächlich unter diesem Aspekt aufgrund des Bruches mit der diplomatischen Verhandlungskultur ein Diktatfrieden gewesen. Und er hat gerade im Deutschen Reich schwere Belastungen auferlegt und vor allem natürlich mit dem berüchtigten Artikel 231 dazu geführt, dass man auch die moralische Verantwortung für den Ausbruch des Krieges allein auf das Deutsche Reich und seine Verbündeten aufgeladen hat, was natürlich der historischen Realität nicht entspricht. Die Reparationszahlungen in Milliardenhöhe ist ja schon eine ganz schöne Bürde gewesen. Welche Folgen hatte denn diese Zahlungslast für die Weimarer Republik? Reparationen bedeuten Kriegsentschädigungen. In der Tat haben die Deutschen gerade in Frankreich eine Politik der verbrannten Erde betrieben. Als sie sich dann zurückzogen, 1917, 1918, haben sie systematische Zerstörungen im Nordosten Frankreichs angerichtet. Also insofern, dass man Entschädigungen dafür entrichtet, das verwundert nicht. Das Problem ist, dass die genaue Summe nicht im Versailler Friedensvertrag festgelegt war. Das war ein ungedeckter Scheck, ein offener Scheck, wo man theoretisch jede Summe hätte hineinschreiben können. Und die Weimarer Republik hat belastet der Umstand, dass diese Frage nicht geklärt war. Das heißt, die Weimarer Republik, die Demokratie, die ja nichts zu tun hatte mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und dem Verlauf dieses Krieges, die musste diese Zeche bezahlen und quasi 10 Jahre lang sich mit diesem Problem herumschlagen. Und das hat dazu geführt, dass dieses Problem aktuell blieb. Diese Wunde ist sozusagen nicht verheilt, sie ist immer wieder neu aufgerissen, mit Pfeffer und Salz bestreut worden. Und das hat auch dazu beigetragen, dass der Republik eine schwere Last über 10 Jahre hinweg nicht abgenommen worden ist. 1923 stürzt Deutschland in eine Hyperinflation. Was waren denn die Hauptursachen und Auswirkungen der Hyperinflation von 1923? Das liegt daran, dass das Deutsche Reich, wie die meisten kriegführenden Staaten, den Krieg auf Pump betrieben hat. Das heißt, die Staatsfinanzen waren ruiniert nach Ende des Krieges. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, die ruinierten Staatsfinanzen wieder zu sanieren. Hinzu kommt noch der ungedeckte Scheck der Reparationen. Das Deutsche Reich soll zahlen, will aber nicht zahlen. Zudem möchte man die sozialen Kosten des Krieges abfedern. Und der einfachste Weg ist Geldentwertung. Das hat dazu geführt, dass die Geldentwertung seit 1919 schon rasant voranschreitet. Sie galoppiert und sie erreicht welthistorisch einen Höchststand im Jahr 1923, weil ein Sonderfaktor hinzukommt. 1923 besetzen französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Das ist nicht durch den Versailler Vertrag gedeckt. Das ist ein Vertragsbruch. Also das Deutsche Reich wird politisch gedemütigt, indem es hinnehmen muss, dass das wirtschaftliche Kraftzentrum, das ist das Ruhrgebiet, von einer fremden Macht besetzt wird. Und in dieser Situation entschließt man sich zum sogenannten passiven Widerstand, weil man keinen aktiven Widerstand bestreiten kann. Das heißt, man ruft die Beamten, die Staatsbediensteten im Ruhrgebiet auf, die Arbeit zu verweigern, bezahlt sie aber gleichzeitig, weil sie ja nicht ins soziale Elend fallen sollen. Und das führt im Verein mit dieser Besetzung des Ruhrgebiets dazu, dass die deutsche Währung vollends zerfällt. Und insofern ist das Jahr 1923 ein Jahr der Hyperinflation, zudem ein Jahr, in dem das Deutsche Reich kurz davor steht, innerlich zu kollabieren. Und nur wenige Jahre später scheint die Weimarer Republik spürbar zu blühen. Wie hat sich denn dieser Massenkonsum in den 1920er Jahren entwickelt? Und welche Rolle spielte die Tanzkultur in dieser Zeit? Ja, wieso kommt zunächst einmal diese erstaunliche Erholung? Sie kommt daher, dass die Politik sehr vernünftig war. Die Politik in den 1920er Jahren ist in der Hand vernünftiger Politiker, ein Reichspräsident Friedrich Ebert, der ein großer Stabilisator war, Reichskanzler wie etwa der Kölner Wilhelm Marx, der ein ruhiger, ausgleichender, vermittelnder, auf Kompromiss bedachter Reichskanzler gewesen ist, mit Gustav Stresemann, dann ein Außenminister, der eine auf Ausgleich bedachte Politik betrieben hat. Das führt dazu, ab 1924 akzeptiert die politische Führung des Deutschen Reiches den Versailler Vertrag, versucht ihn zu verbessern, aber auf Grundlage dieses Vertrages. Und dann strömen Kredite nach Deutschland, und zwar US-amerikanische Kredite. Deutschland wird zu dem am meisten amerikanisierten Land Europas. Und mit den Krediten strömt auch US-amerikanische Kultur nach Deutschland. Und das sieht man in der Tanzkultur, die in bestimmten Zentren, natürlich vor allen Dingen in Berlin, sich von den USA inspirieren lässt, also etwa der Tanz aus den USA, Charleston, ist ein Modetanz, der auch dazu führt, dass die Geschlechterverhältnisse neu arrangiert werden, weil die Frau jetzt eine neue, aktive Rolle bekommt. Der Tango, jetzt natürlich aus Südamerika stammend, feiert auch in Deutschland, nicht zuletzt in Berlin, Triumphe. Mit dem Charleston verbunden ist das Aufkommen des Jazz und damit des Swing, zu dem man ja auch tanzen kann. Also Deutschland, nicht zuletzt die Kapitale Berlin, öffnet sich US-amerikanischen Anregungen. Warum Tanzkultur? Bis 1918 durfte nicht getanzt werden im Ersten Weltkrieg. Da gab es sozusagen ein Nachholbedürfnis, das dann auf diese Art und Weise befriedigt worden ist. Dieser kulturelle Austausch zwischen Deutschland und vor allem auch den USA fand ja beiderseitig statt. Also Deutschland importiert ganz viel US-amerikanische Kultur, aber gerade zum Beispiel der deutsche Film, ja, der war auch in Hollywood wegweisend. Es gab Theaterstücke, KünstlerInnen, SchauspielerInnen, die auch über deutsche Grenzen hinaus erfolgreich waren. Wieso war denn die Weimarer Kultur so ein Kassenschlager? Ja, das liegt zum einen daran, dass sie vor allem auf dem Gebiet der Literatur Weltgeltung erlangt. Wenn man sich die Literaturnobelpreise anschaut, wird man feststellen, bis 1914 ist Deutschland als Schriftsteller deutscher Sprache stark repräsentiert. Und in den 1920er Jahren erhält 1929 Thomas Mann den Literaturnobelpreis für seine Buddenbrooks. Das ist eine Prosa, die gewaltig ist, episch ausladend ist. Dann haben wir aber noch andere Formen. Wir haben Bertolt Brecht, der in den späten 20er Jahren eine neue Form des Theaters, gerade so revolutionär, auf die internationale Agenda setzt. Dann haben wir mit Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, eine neue Form des Montageromans, wo auch die Werbung, das Vibrierende der Stadt eingefangen wird. Also da ist die deutsche Literatur Avantgarde und der deutsche Film greift das Ganze auf. Die erfolgreichste, auch international erfolgreichste Produktion ist Der Blaue Engel. Da ist Marlene Dietrich zum Weltstar geworden, zu einem Star, der nicht zuletzt in den USA beachtet wurde, weil hier eine Vorlage, die literarische Vorlage stammt vom Bruder von Thomas Mann, von Heinrich Mann, auf kreative Art und Weise in ein Drehbuch umgesetzt wird und dann avantgardistisch, filmisch, szenisch sich verwirklicht. Und das trägt dazu bei, dass auch der Film in Deutschland, in Berlin, in den dortigen Studios, seine feste Heimat besitzt. Nicht nur technologisch werden während der Weimarer Republik bedeutende Fortschritte erzielt. Lesben, Schwule und Transpersonen schaffen sich mit queeren Zeitschriften und Bars dringend benötigte Safe Spaces, in denen sie einfach mal sie selbst sein können. Aber allen voran Frauen erstreiten sich neue Rechte und Räume und prägen einen neuen Typ Frau. Selbstbewusst, selbstbestimmt, mit kurzem Pagenschnitt und einer Zigarette im Mundwinkel. Die Chansonsängerin Claire Waldorf singt mit flottem Berliner Dialekt. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Marlene Dietrich war ja auch eine Repräsentantin dieses neuen Typ Fraus, die ja, mit kecken Bubenschnitt und mit Zigarette im Mundwinkel und im Hosenanzug cool und selbstbewusst auftritt. Seit 1918 durften Frauen wählen und waren laut Weimarer Verfassung grundsätzlich gleichberechtigt. Was bedeutete das denn konkret? Es geht hier um die politische Gleichberechtigung, also um die staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Die war vorhanden. Frauen durften nicht nur wählen und haben davon Gebrauch gemacht. Sie durften auch gewählt werden. Also zum ersten Mal gab es Parlamentarierinnen im Reichstag und in den Landtagen. Es ist immer noch eine männlich dominierte politische Kultur. Es gab keine Ministerin in den Kabinetten der Reichsregierung. Aber es gab Parlamentarierinnen, die sich schon zu Wort gemeldet haben, wenngleich sie nicht in der vordersten Reihe zu finden waren. Nach dem Aufstieg folgt meist der Fall. So ist es auch in der Weimarer Republik. Und dieser Fall kommt zwar mit Ankündigungen, aber ist trotzdem oder vielleicht gerade deswegen extrem hart. Die kulturelle Blütezeit der Weimarer Republik mündet in Wirtschaftskrisen, mehreren Neuwahlen und dem Ende der Demokratie. Denn aus einer kleinen Gruppe völkischer Nationalisten aus Bayern ist im Verlauf der 1920er Jahre eine Massenbewegung geworden, die Nationalsozialisten. Ihr politischer Vordenker und Anführer Adolf Hitler hat es geschafft, mit seinen radikalen Ansichten in der Bevölkerung auf offene Ohren zu stoßen. Herr Püther, wie haben die Nationalsozialisten es denn geschafft, aus einer politischen Randgruppe zu einer Massenbewegung zu werden? Der Nationalsozialismus ist der Versuch, nicht nur eine radikal nationalistische Idee mehrheitsfähig zu machen, es ist auch der Versuch, zum ersten Mal Rassismus, völkischen Rassismus salonfähig zu machen. Die Nationalsozialisten sind offen antisemitisch und völkisch rassistisch. Aber was dem Nationalsozialismus eine besondere Stoßkraft verleiht, ist, dass er auch soziale Integrationsversprechen unterbreitet. Er bemüht sich um die Arbeiterschaft. Er ist keine kapitalistische Bewegung. Er attackiert das Großkapital, das als jüdisch denunziert. Also antijüdische Kritik an der Hochfinanz, wie sie typisch ist für antisemitische Strömungen bis heute im Übrigen, geht einher mit dem Versprechen, gerade an den deutschen Arbeiter aufzusteigen, wenn er dann sozusagen der jüdisch-kapitalistischen Knechtschaft, wenn er aus ihr befreit wird. Das ist eine interessante Mischung, die zum ersten Mal in dieser Form existiert und die dem Nationalsozialismus eine soziale Breite verleiht. Hinzu kommt, dass der Nationalsozialismus keine reine Hitlerbewegung ist. Hitler ist die dominierende Kraft. Er ist auch ein neuer politischer Führertyp, der auftritt, der sich zeigt, der die Nähe zu den Menschen sucht, zu den Massen sucht, der reden kann, der im performativen Auftritt sich verwirklicht. Das ist neu. Er weckt auch Neugier. Daneben gibt es noch viele andere sozusagen Mitstreiter, die auch dafür gesorgt haben, dass der Nationalsozialismus von seiner politischen Führerschaft her ein relativ breites Spektrum in der deutschen Bevölkerung repräsentiert. Wenn wir über die NS-Zeit sprechen oder über den Nationalsozialismus, dann fangen wir häufig erst mit 1933 an, also dem Jahr der Machtübernahme. Aber Sie hatten ja jetzt gerade schon gesagt, es ist eine Randbewegung und die hat sich in ein Massenphänomen verwandelt. Warum ist es denn wichtig, die frühen Anfänge des Nationalsozialismus schon in den 20er Jahren zu kennen? Weil sich hier der Nationalsozialismus als politische Bewegung formiert, macht das in München, in Bayern. München ist 1919 eine Art Laboratorium, ein Experimentierfeld, wo auch völkisch-rassistische Ideen zum ersten Mal sich zu einem explosiven Gebräu zusammenmischen. Und Hitler wird in München erst überhaupt zu einem politisch aktiven Menschen. Und hier kann Hitler testen im politischen Biotop Bayerns und Münchens, ob seine politischen Ideen ankommen. Und in der Tat, die Nationalsozialisten sind bereits in München eine veritable, eine beachtliche politische Kraft, nicht die stärkste, aber eine bedeutsame Kraft. Hitler versucht dann 1923 mit anderen zusammen auf gewaltsame Wege die Macht an sich zu reißen. Er putscht und das Ganze geht schief. Die Staatsmacht ist handlungsfähig. Es ist nicht so, dass die Weimarer Republik in 1920er Jahren die Souveränität und die Hoheit über die innere Sicherheit und Ordnung verloren hätte. Ganz im Gegenteil, die wichtigsten Staatsfunktionen sind intakt. Die Weimarer Republik ist kein Failed State, wo der Staat die wichtigsten Daseinsfürsorgemaßnahmen nicht mehr in seiner Hand besitzt. Das ist nicht der Fall. Was Hitler daraus an Konsequenzen zieht, ist bezeichnend. Er verpflichtet sich auf einen Legalitätskurs, also versucht mit Hilfe des Wahlzettels durch Mobilisierung der Wählerschaft die eigene Partei zu einer solchen politischen Kraft zu machen, dass sie irgendwann an der Regierung beteiligt wird. Und das ist eben etwas, was uns auch heute durchaus zu denken geben sollte, die elektorale Selbstgefährdung der Demokratie. Ich wiederhole es noch einmal, die elektorale Selbstgefährdung der Demokratie, also eine Demokratie, die daran zugrunde geht, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler bei freien, gleichen, geheimen und direkten Wahlen sich für politische Kräfte entscheiden, die die liberale Demokratie aus tiefstem Herzen ablehnen. Also die Demokratie mit demokratischen Mitteln aushebeln. Diesen Begriff wehrhafte Demokratie, den hört man ja auch heute immer mal wieder. Und es werden ja auch immer wieder Vergleiche laut. So die 20er Jahre kommen wieder, die Sprache ist wieder so radikal, die politische Stimmung ist aufgeheizt, Menschen und Menschengruppen werden Opfer von Ausgrenzung und Gewalt. Wie sehen Sie denn diesen Vergleich? Sind die 1920er Jahre wirklich gleichzusetzen oder ähnlich mit den heutigen 20er Jahren? Also die 1920er Jahre sind von ihrer Entwicklungsfähigkeit her offen. Der Weg in die Katastrophe ist nicht vorgezeichnet. Er ist auch 1932 nicht vorgezeichnet. Auch 1932 hat es Auswege gegeben, selbst im Januar 1933. Die Reichskanzlerschaft Hitler war verhinderbar. Hitler war nicht das vorgezeichnete Schicksal der deutschen Geschichte, das muss man deutlich sagen. Was die 1920er Jahre anbelangt, ist die politische Gestaltungskraft noch viel größer als in frühen 1930er Jahren, weil die Nationalsozialisten zwar an Resonanz zunehmen, aber der entscheidende Durchbruch ihnen erst bei einer Reichstagswahl 1930 gelingt, die nicht notwendig war. Man hat den Reichstag vorher aufgelöst. Also wichtig ist zunächst einmal, die Institutionen des Staates müssen ausgeübt werden von Amtsträgern, die ohne Vorbehalte mit dem Herzen hinter diesem Staatswesen stehen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das war ein strukturelles Defizit der Weimarer Republik. Der Reichspräsident Paul von Hindenburg war keiner, der aus innerer Überzeugung die Grundwerte einer liberalen Demokratie geteilt hätte. Ganz im Gegenteil. Hinzu kam, dass in bestimmten Gruppen, in der Richterschaft, auch in anderen höheren Funktionsstellen der Beamten, die Zahl derer, die aus Überzeugung für dieses Staatswesen eintraten, gering war. Was wir aus den 1920er Jahren lernen können, ist, wachsam zu sein und diese Wachsamkeit auch mit dem Mittel einer wehrhaften Demokratie nach außen zu artikulieren. Es gibt einen zweiten wichtigen jetzt Unterschied. Die Weimarer Republik war noch ein sich selbst genügender Nationalstaat. Sie hat versucht, auch mit einer gewissen nationalen Überheblichkeit ihr Schicksal selbst zu gestalten. Die heutige Bundesrepublik Deutschland ist Teil einer Staatengemeinschaft, ist im westlichen Verteidigungsbündnis integraler Bestandteil, ist eine der treibenden Kräfte der Europäischen Union. Also diese multilaterale Verflechtung, die hat es in den 1920er Jahren nicht gegeben. Deswegen hat das Ausland zugeschaut und hat gelegentlich auch eher im negativen Sinne dazu beigetragen, dass die Nationalsozialisten die harte Haltung des Auslands als Argument benutzen konnten, um ihre nationalistischen Parolen zu verkünden. Deutschland ist nur observiert worden. Und man hat es zugelassen, dass in Deutschland es diese Entwicklung gegeben hat. Was man daraus lernen kann, ist, dass Integration in Staatenverbünde, in Wertegemeinschaften die wichtigste Vorkehrung sind, um solche nationalistischen Alleingänge zu verhindern. Herr Pütter, ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren und nicht nur die Weimarer Republik erklärt haben, sondern auch die Lehren, die wir aus dieser Zeit ziehen können. Vielen, vielen Dank, dass Sie für dieses Gespräch bereit waren. Ja, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Einzelfolgen zu den Tagebüchern des Viktor Klemperer anhören möchtet, findet ihr sie in der Deutschlandfunk-App und auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Dort gibt es auch noch zwei weitere Sonderfolgen wie diese.